21. Dezember. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Weihnachten ist es heute. Von Emilie Constanze Schmidt. Weihnachten ist es heute. Es glänzet mancher Saal. Es sitzen reiche Leute beim frohen Festesmahl. In einem kleinen Stübchen, dort brennt ein spärlich Licht. Es ist in diesem Raume warm und gemütlich nicht. Und dort am schlechten Tische sitzt eine Räterin, so emsig auf die Arbeit gerichtet ist ihr Sinn. Schnell fertig will sie werden, es ist die höchste Zeit, die Arbeit muß sie liefern, Weihnachten ist ja heut. Da hört sie leise Tritte, sie wendet ihren Blick, es kehrt zur stillen Kammer ihr Mütterlein zurück. Zum Tische tritt die Mutter, sie kaufte nicht viel ein, Brot hatte sie geholet, und dieses nur allein. Sie spricht, »O raste endlich, mein liebes, gutes Kind! Es ist heut Weihnachtabend, und der flieht so geschwind!« Doch fertig ist die Tochter, geht schnell und kehrt zurück, bleich aber ist ihr Antlitz, gesunken ist ihr Blick. Und dennoch sieht so freudig die Mutter auf sie hin, jetzt froh mit ihr zu feiern, denkt sie in ihrem Sinn. Spricht, Weihnachten ist heute, nun glänzet mancher Saal, es sitzen reiche Leute beim frohen Festesmahl. Hell strahlen jetzt die Zimmer, ringsum herrscht freud'ge Ruh, auch wir wollen uns erfreuen, nun rast mein Kind, auch du. Bejahend nickt die Tochter, sie fühlet sich so müd, ein wenig will sie schließen ihr mattes Augenlid. Aufs Lager sinkt sie nieder, die Mutter sieht entzückt, wie bald das liebe Antlitz so froh strahlt, so erquickt. Wie scheint in ihren Mienen da Schmerz und Sorg gestillt, wie spielet um die Lippen ein Lächeln wonnig, mild. So sieht die Mutter freudig dem sanften Schlummer zu, ahnt nicht, solch selig Lächeln sei das von Todesruh. Weihnachten ist es heute, es glänzet mancher Saal, jetzt sitzen viele Leute beim frohen Festesmahl. Ende von Weihnachten ist es heute, aufgenommen von Sonja.